Die dritte Welt. Finanzen, Entwicklungshilfe und Co. Problembeschreibung. Ein Bereich, wo Zensurresistenz und Teilhabe ganz besonders wichtig sind, sind die Länder der dritten Welt. Immer wieder hören wir, dass gerade den Ärmsten der Armen Zugang zu den essentiellsten Dingen wie Finanzen, Identitätsdokumenten, Besitz und viele mehr verweigert wird. Lösungserklärung. Viele Menschen weltweit arbeiten hier an Lösungen. Blockchain wäre eine davon, um Teilhabe zu ermöglichen. Wer also wirklich der dritten Welt helfen will, sollte sich als potenzielle Lösung die Blockchain-Technologie ansehen. Herausforderungen. Viel mehr als der reine Zugang zu einem Service fehlen in den betreffenden Ländern und Regionen jedoch oft fundamentale Voraussetzungen. Menschen, die lesen und schreiben können, sind dort oft die Ausnahme. Einen Internetzugang haben nur die wenigsten. Smartphones sind ein Luxusgegenstand. Und einen Computer dürfen vielleicht einige allenfalls in der Schule verwenden. Oft mangelt es also viel mehr an Ausbildung und an Umsetzungsmöglichkeiten als an den eigentlichen technischen Voraussetzungen, welche eine Blockchain für den Erfolg dort bräuchte. Dies bringt uns auch schon zu den möglichen Alternativen, welche Menschen oft nicht bedenken, die über Blockchain-Anwendungen in diesen Bereichen der Welt predigen. Alternativmöglichkeiten. Zweifellos unterdrücken viele zentral organisierte Firmen die Menschen in Entwicklungsländern absichtlich. Doch glaubst du wirklich, dass sie das noch tun werden, wenn Alternativen wie Blockchain-Lösungen aufkommen werden? Das traurige Szenario, das ich mir hier deshalb ausmale, ist, dass Blockchains dort zwar eine Revolution auslösen könnten, dass sie dann jedoch womöglich von zentralen und deutlich effizienteren Systemen ausgehebelt würden. Wer dies anders sieht, sollte sich fragen, ob er dies rational begründen kann oder ob er sich nicht eher an eine utopische Wunschvorstellung klammert. Praxisbeispiele. Die geschilderten Probleme könnten auch der Grund sein, warum es bisher keine wirklichen Durchbrüche von Startups in Bereichen der dritten Welt gegeben hat. Sicherlich gab es guten Hype und gutes Marketing und trotz großer Hoffnungen und zahlreicher Finanzierungsrunden bisher keine wirklichen Resultate. Ob es diese irgendwann geben wird, steht noch in den Sternen. Trotzdem sind ideologisch denkende Menschen notwendig, die auf das Beste in den betreffenden Regionen hoffen und alles dafür geben, es auch umzusetzen. Wer also in dritte Weltländern helfen will, dem kann ich auf jeden Fall raten, die Blockchain-Technologie als Werkzeug in Betracht zu ziehen. Zugleich sollte die betreffende Person nicht unbedingt erwarten, dass sie auch zum ultimativen Erfolg wird. Zumindest wird ein solcher Ansatz aber andere dazu zwingen, humanere und kundenfreundlichere Lösungen nicht nur der ersten Welt anzubieten, sondern überall. Dies wäre für mich auch ein Erfolg für die Blockchain. Es geht nicht immer darum zu gewinnen, sondern vielmehr mit seinem Tun Resultate zu erzielen, welche für alle Beteiligten einen Mehrwert haben, ob nun durch die Technologie selbst oder durch deren Folgeerscheinungen.